Wir hören nämlich weiterhin die Untergrundlesung der Kampagne Pyrannia für ein autonomes Zentrum hier in Köln. Ein Zentrum für unkommerzielle Kultur und Politik. Und da wir dafür sind, dass Kultur für alle kostenlos sein sollte, heute hier eine kostenlose Lesung in der Straßenbahn. Ausnahmsweise die Untergrundlesung gerade überirdisch. Noch. Noch. Gleich nicht mehr.